früher. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein festes Thema und das Thema heißt, ich kann nicht mehr in den Spiegel schauen. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, mit euch sprechen, die ihr das sagt. Warum könnt ihr nicht mehr in den Spiegel schauen? Vielleicht habt ihr eine schwere Schuld auf euch geladen. Vielleicht schämt ihr euch für etwas, was ihr getan habt. Vielleicht habt ihr einen großen Fehler begangen in eurem Leben, der euch nachgeht. Und deshalb sagt ihr, ich kann nicht mehr in den Spiegel schauen. Oder aber ihr seid vielleicht schwer erkrankt oder entstellt und sagt deshalb, ich kann nicht in den Spiegel schauen. Oder vielleicht liegt auch eine verfuschte OP, eine verfuschte Schönheits-OP gar hinter euch und sagt deshalb, ich kann nicht in den Spiegel schauen. Also, wer von euch sagt das und wer von euch mag gerne mit mir darüber sprechen? 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. So, und ich bin gerade schon wieder irritiert. Das ist ein Running Gag jetzt hier bei uns in der Sendung. Ich habe schon wieder einen Stuhl, der quietscht. Ich habe von einem sehr netten Zuschauer schon ein Kännchenöl geschenkt bekommen. Nette Mitarbeiter, Kollegen hier aus dem WDR haben mir den Stuhl auch schon geölt. Aber wir haben ein paar ähnliche Stühle und ich glaube, der ist irgendwie gewechselt worden. Jetzt habe ich wieder den Quietschstuhl hier. Dann müssen wir jetzt durch die nächste Stunde. Hier ist Jan. Jan ist 23. Guten Morgen, Jan. Hallo. Hallo, Jan. So, du hast dich auch zu dem Thema gemeldet, ich kann nicht mehr in den Spiegel schauen. Ja, genau. Wo bist du da? Die Leitung klingt sehr merkwürdig. Warte mal kurz. Ja. So besser? Ja, viel besser. Okay. Ja. Also, warum kannst du nicht in den Spiegel schauen? Also, das war vor knapp 3 bis 4 Jahren und ich war halt mit meinem Vater am Schießstand. Wir wollten einen Waffenschein machen, bin dann weiter zurückgegangen und wollte meine Schießkünste zeigen. Du wolltest Schießkünstler sein? Schießkünste zeigen. Schießkünste zeigen, okay. Mhm. Und bin dann halt weiter zurückgegangen und hab dann anvisiert und dann kam mein Vater und der ist dann durch den Schuss durch die Augen blind geworden. Also ich habe jetzt verstanden, dass du irgendwie auf deinen Vater geschossen hast, nur ich habe es nicht verstanden. Erklär es nochmal ein bisschen deutlicher, wie genau das passiert ist. Du stehst am Schießstand, da schießt man doch auf irgendwelche Kreise oder irgendwas. Und die Schützen stehen doch nebeneinander und nicht davor. Wie kam das denn? Das war halt nur provisorisch aufgebaut, ohne Schutz sozusagen. Und dann bin ich halt weiter zurückgegangen, um besser schießen zu können und dann ist halt mein Vater dazwischen gelaufen, als ich abgedrückt habe und er ist dann die Kugel durch beide Augen und er ist jetzt blind. Die Kugel ist durch beide Augen gegangen? Ja, genau. Das heißt, du hast ihn seitlich getroffen? Ja. Das ist ja ein ungeheurer Unfall. Genau. Dein Vater ist dann gleich vermutlich in ein Krankenhaus, in eine Klinik gekommen. Mhm. Wann war klar, dass er nicht mehr sehen wird können? Fast gleich danach, das lange Blut und ja, das Alter, was da rauskommt, und das sah auch nicht geil aus. Also, du musst versuchen, ein bisschen deutlicher zu sprechen, sonst verstehen wir dich nicht. Also es war relativ schnell klar, dass er nicht mehr gucken wird können. Genau. Mhm. Und deshalb sagst du jetzt, aufgrund dessen, was ich da getan habe, was du nicht bewusst und vorsätzlich gemacht hast, aber kannst du dir nicht mehr selbst in die Augen schauen? Genau, nicht nur mir selber, sondern auch mein Vater. Wir haben seit dem Unfall keinen Kontakt mehr. Ihr habt seitdem keinen Kontakt mehr? Genau. Warum nicht? Weil ich mich richtig schuldig fühle und ich habe zwar meine Nachbarin 2-3 Mal angerufen nach dem Vorfall, aber es... Du hast deine Nachbarin 2-3 Mal angerufen? Genau. Wer ist die, was hat die Nachbarin damit zu tun? Na, um zu wissen, wie es ihm geht, was er so gemacht hat. Ach so, die Nachbarin von deinem Vater? Genau. Wo ist deine Mutter? Die ist schon seit 10 Jahren tot. Die ist am Krebs gestorben. Bist du denn dann nicht ins Krankenhaus zu deinem Vater gefahren, nachdem das passiert war? Am Anfang, ja, aber der hatte knapp einen halben Monat im Koma und hab nie gewartet, bis es ihm besser geht und dann konnte ich halt nicht mehr weiter damit leben, dass er blind ist und wegen der ganzen Verantwortung. Ja, aber nochmal, wenn du gestattest, frage ich nochmal. Als dein Vater aus dem Koma erwacht ist aus dem Krankenhaus, im Krankenhaus, hast du ihn da in der Zeit mal besucht? Ja, öfters mal. Und dann hat sich eine Krankenpflegerin umgekümmert, weil ich ja arbeiten gehen muss. Und dann hatte ich halt keine Zeit mehr und ich hatte auch keine Lust, ihn mal zu sehen wegen der Scheißverantwortung und nochmal langsam. Nochmal die Bitte klarer zu antworten, Jan. Sonst haben wir große Schwierigkeiten, dich zu verstehen. Ist dein Vater denn bei klarem Verstand und bei klarem Bewusstsein? Ja, genau. Das ist er. Also das Gehirn hat in dem Sinne keinen Schaden genommen. Nee, nur die Augen. Er ist halt komplett blind und... Als du dann bei ihm warst und er aus dem Koma erwacht war und er sprechen konnte, was hat er denn zu dir gesagt? Nicht, ich war nicht direkt dabei, als er aufgewacht ist. Ich kam erst später und da hat er auch schon wieder geschlafen. Das heißt, du hast doch kein einziges Mal mit deinem Vater gesprochen, seitdem das passiert ist? Ist dein Vater danach, nachdem die Behandlung im Krankenhaus zu Ende war, konnte er wieder zu sich nach Hause gehen? Oder ist er in einem Heim? Ja, er konnte zu sich nach Hause gehen und er ist jetzt hat jetzt 24 Stunden lang eine Pflegerin, die sich um ihn kümmert, einen Blindenhund, damit er auch mal alleine rausgehen kann, spazieren. Mhm. Gibt es außer dir noch Kinder? Nein, nicht in deinem Alter so. Hat denn dein Vater nicht mal versucht, dich anzurufen? Wie denn? Bitte? Wie denn? Er ist doch blind. Na gut, ja, Blinde können ja telefonieren. Ja, aber... Er hat zwar ein-, zweimal probiert anzurufen, aber ich habe nicht angenommen. Jan, ich mache mal einen Vorschlag. Wir werden dich gleich mal zurückrufen, denn das ist doch ziemlich gravierend. Und du bist ja ziemlich angeschlagen. Und das regeln wir mal im Hintergrund. Okay? Gut. Dann machen wir weiter mit Sabine. Sabine ist 46 Jahre. Guten Morgen, Sabine. Guten Morgen, Domian. Sabine, um was geht es bei dir? Genau. Weswegen kannst du nicht in den Spiegel schauen? Ich kann nicht mehr in den Spiegel schauen, weil ich so unglaublich fett bin. Ach. Wie viel wiegst du, Sabine? 200 Kilo. Und wie groß bist du? 1,69. Wie lange wiegst du schon so viel oder wie lange bist du schon so übergewichtig? Also so extrem übergewichtig bin ich seit 96. Mhm. Wie ist das? Und zwar ist es dadurch gekommen, dass ich bin erst von meinem Stiefvater sexuell missbraucht worden. Mhm. Und da war ich noch ganz dünn. Und dann bin ich mit 11 von meiner Oma geholt worden, weil das da nicht weiterging. Und dann hat mich aber das gleiche Unglück noch zweimal ereilt. Also ich bin noch zweimal vergewaltigt worden. Wie alt warst du da? 15 und 17. Und wer waren die Täter? Also als ich 15 war, war es der Freund, der Bruder von dem Freund meiner Mutter. Mhm. Und das Tolle war noch, die saßen alle in der Küche und haben sich unterhalten. Und der Mahmoud kam halt zu mir und ich konnte nichts sagen. Ich war wie versteinert. Also du warst in einem Nebenzimmer? Ich war in meinem Kinderzimmer, also in meinem Jugendzimmer. Jugendzimmer, ja. Ja. Ist das rausgekommen hinterher, was da passiert? Ja, aber nur mit schrecklichen Konsequenzen. Mit schrecklichen Konsequenzen für dich? Ja. Warum? Weil niemand hat es geglaubt und er hat mich dann auch noch angeschrien, ich wäre eine deutsche Hure und ich würde seine Ehre beleidigen. Und kam er nicht aus Deutschland? Nein, er kam aus Jordanien. Mhm. Das heißt, das Ganze ist ohne Konsequenzen für den Täter geblieben? Ja. Dann gab es aber noch mal einen Vorfall, wie du gerade gesagt hast. Ja, das war mein Ex-Freund damals, der Haluk. Und der wollte sich, wir waren zusammen, da fing er auf einmal mit dem Spirenzchen an, ja, du musst Kopftuch tragen, darfst nicht mehr raus ohne mich und was weiß ich was. Und dann habe ich gesagt, hör mal, ich bin eine emanzipierte junge Frau, ich mache gerade mal, was ich will, ich mache jetzt zum Beispiel mit dir Schluss. Da warst du 17, um es nochmal zu sagen. Ja. Mhm. Und nach einem halben Jahr oder so rief er dann an, ja, die vermissen dich ja alle so, wollen wir nicht mal wieder Billard spielen gehen und hier ist ja auch das Heinerfest und da habe ich, denkt sich ja keiner was Böses, weil da bin ich mit und nachts um drei habe ich dann gesagt, du, hallo, bist du müde, ich möchte gerne heim. Mhm. Und dann ist er eine komische Strecke gefahren, die bin ich noch nie gefahren, nur Wald und so. Und dann ist er in den Wald rein. Und ich muss dazu sagen, er war Boxer, also ich hatte keine Chance. Das ist im Wald dann im Auto passiert? Mitten in der Nacht, ja, morgens um vier. Ist da eine Konsequenz draus erfolgt? Ja, ich habe ihn zurückvergewaltigt. Wie bitte? Du hast ihn zurückvergewaltigt? Ja. Geh auch mal ein bisschen näher ans Telefon, auch die Leitung ist sehr schlecht. Wir müssen uns sehr anstrengen, dich zu verstehen. Du hast den Täter zurückvergewaltigt. Wie geht das? Ja. Meine Clique stand hinter mir, weil einer von der Clique hat mich dort aufgesammelt, in zerrissenen Klamotten, mitten im Wald, morgens um vier. Und wir haben ihn dann morgens abgepasst, als er zur Arbeit wollte. Und dann haben wir ihn über die Motorhaube gelegt, also meine Freunde damals, und ich habe ihm halt eine Gurke reingeschoben. Oh. Das habe ich auch noch nie gehört. Ja, aber... Die Clique waren, wie viele Männer waren das? Fünf oder sechs. Hm. Dann habt ihr ihn mit einer Gurke vergewaltigt? Ja. Hat das nicht wieder neuen Hass geschürt und neue Gewalt ausgelöst? Nein. Nein. Danach war Ruhe. Ja. Du siehst... Diese schweren Vorfälle, die dir angetan wurden, darin siehst du einen Zusammenhang, dass du dann so zugenommen hast und so viel wiegst heute. Ja, weil ich habe mir danach gesagt, eine fette Frau nimmt niemand, die lässt man in Ruhe. Mhm. Und dann habe ich angefangen zu essen. Und so schlimm, wie es jetzt ist, quasi, wie du gerade gesagt hast, seit 96. Ja. Wenn du denn mal vor einem Spiegel stehst, und dich nackig anguckst, was empfindest du? Boah, um Gottes Willen, da sehe ich nicht mich. Was siehst du dann und was empfindest du? Oh, das ist furchtbar. Das kommt, ich muss mit dem Erbrechen, das muss jetzt sogar nur. Du musst erbrechen dann? Ja. Wie oft schaust du dich denn im Spiegel an? Auch wenn du es nicht gerne tust. Eigentlich nie, außer im Bad halt, aber da sehe ich ja nur das Gesicht. Das heißt, so einen körperlangen Spiegel, den viele Leute so zu Hause haben, meidest du oder hast du gar nicht? Habe ich, aber da gehe ich geflissentlich dran vorbei. Mhm. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn man so extrem übergewichtig ist, was hast du schon dagegen getan? Och, ich habe in meinem Leben bestimmt schon 150 bis 200 Kilo abgenommen. So viel Diäten und Ernährungsumstellungen, aber... Es ist alles wieder draufgekommen? Alles wieder drauf, ja. Jetzt bist du heute 46 Jahre alt. Ja. Glaubst du daran, dass du es nochmal schaffen wirst? Nein. Das ist eine schlimme Aussage, Sabine. Das will ich eigentlich gar nicht hören. Ich will von dir hören, ja, es war schwer und ich habe es tausendmal versucht, aber ich will es tausend und einmal versuchen. Mensch, Sabine, ja. Du bist ja noch eine relativ junge Frau. Und das Ziel muss doch sein, dass du irgendwann wirklich auch sagst, ich kann wieder in den Spiegel gucken und ich kann mich so annehmen, wie ich bin. du wirst nie rank und schlank werden und wie Heidi Klump aussehen, Gott sei Dank. Aber es wäre ja schon ein schöner Erfolg, wenn 50 Kilo runter wären. Ja. Wie ist denn das, der Alltag, kannst du denn überhaupt deinen Alltag mit 200 Kilo und bei der Körpergröße, kannst du das schaffen? Nein, ich habe einen Pflegedienst, ich habe eine Betreuerin. Kannst du aus... Eine Betreuerin, die sich um alles kümmert, so? Ja, alles, was mit Geld und mit Papieren zu tun hat. Ja. Und den Pflegedienst, der hier auch sauber macht und mir einkauft. Ich habe hier praktisch mein eigenes Gefängnis und ich fühle mich hier auch wohl. Ja, du hast ein Gefängnis und du fühlst dich in dem Gefängnis wohl? Sehr wohl. Wenn ich raus muss, letzte Woche zum Beispiel, muss ich per Notarzt ins Krankenhaus. Da muss ich mir erstmal so richtig Tavor und Valium reinschmeißen, um überhaupt den Weg nach draußen zu gehen. Weil du so aufgeregt bist? Ja. Das heißt, du könntest du denn rein körperlich mal einen Spaziergang draußen machen? Nein. Liegst du immer im Bett? Nein. Ich sitze hier meistens auf der Couch tagsüber. Mhm. Ich habe 3 Katzen, mit denen spiele ich und bringe denen Tricks bei. Und Fernsehen ist bei mir ein ganz großes Ding und Lesen und Musik hören. Und ja, ich fühle mich so einfach wohl. Das heißt, du hast dich jetzt in diesem Leben so eingerichtet. Ja. Obwohl du sagst, ich kann nicht ins Spiel gucken und ich muss mich erbrechen, wenn ich mich selbst sehe. Aber ja. Dennoch sagst du, ich nehme es so an, wie es ist und so soll es bleiben. Ja. Nun brauchst du ja große Mengen von Lebensmitteln, um dieses Gewicht zu halten, oder? Ja, das ist gar nicht so groß. Kommt drauf an, was man isst. Ne? Der Pflegedienst wird ja nicht für dich einkaufen gehen und die Betreuerin vielleicht auch nicht. Wer kauft denn ein? Doch, der Pflegedienst kauft ein. Die kaufen ein für dich? Ah ja. Ja. Inwieweit achtest du denn zumindest ein bisschen auf deine Ernährung, dass es nun nicht gar so kalorienreich und ungesund ist? Also ich versuche, morgens zu frühstücken. Das ist schon nicht einfach. Dann versuche ich mittags dann schon zu gucken, was ich esse. Und abends versuche ich halt, wenn es unbedingt sein muss, einen Salat oder eine Banane. Also wie, mehr nicht? Dann hättest du aber schon abnehmen müssen. Nee, ich nehme allein 40 Tabletten am Tag. Das kommt erschwerend hinzu. Ah ja. Naschst du denn zwischendurch? Trinkst viel Cola oder sowas? Nein, ich trinke nur Wasser aus dem Kran. Mhm. Naschen, ja, natürlich. Naschen, ja. Also ja. Bonbons, Schokolade. Genau. Und so weiter. Gut, da haust du dir natürlich die gewaltigen Kalorienmengen rein. Ja. Das ist natürlich nicht gut. Nee. Kannst du alleine zur Toilette gehen? Ja. Kannst du dich alleine waschen oder duschen? Nein. Kannst du alleine ins Bett gehen und aus dem Bett rausgehen? Ja. Das geht. Hm. Ah, Sabine, du sagst, ich habe mich damit arrangiert. Warst du mal in einer Klinik, in einer psychosomatischen Klinik? Auch in so vielen. Und Ernährungsberatung rauf und runter. Und. Du hast keine Lust mehr? Nee, irgendwie nicht. Hm. Meine Tochter ist groß. Ach, es gibt eine Tochter sogar. Ja. Ich wollte mich gerade fragen, nach all diesen Dingen, die dir da widerfahren sind als Kind, hattest du denn mal dann eine Beziehung? Offensichtlich ja, es ist immerhin ein Kind entstanden. Ja. Wie lange warst du mit dem Vater des Kindes zusammen? Fast 2 Jahre. Mhm. Was sagt denn deine Tochter zu der ganzen Misere? Meine Tochter findet, ich habe die falschen Ärzte, die falsche Betreuerin, es wurde nicht genug gemacht. Die Tochter ist behindert? Nein. Habe ich nicht verstanden. Nein. Ich habe dich gefragt, was die Tochter sagt zu deiner Situation. Ja, die sagt halt, ich hätte falsch gemacht. Ach so, du hättest, ich verstehe. Ich habe die Leitung ist wirklich nicht gut. Sabine, ich möchte gerne, vielleicht können wir dir ja doch noch ein bisschen Mut machen oder dir noch irgendeine Perspektive anbieten. Ich ahne schon, dass das sehr schwierig sein wird. Dennoch finde ich, sollte man vielleicht doch nicht mit 46 sich aufgegeben haben. Und das klingt mir so ein wenig bei dir. Es wäre ja schön, wenn es doch vielleicht irgendwie einen Weg gäbe, dass du etwas reduzierst. Das würde deinem Leben gut tun, deiner Gesundheit gut tun und deiner gesamten Lebenssituation. Wir werden dich jetzt mal zurückrufen. Heute hat unser Psychologe viel Arbeit, das merke ich schon, gerade schon der Fall, und jetzt Sabine. Wir rufen dich mal zurück und überlegen mal gemeinsam, ob wir vielleicht irgendeine Idee haben. Ich würde dir so wünschen und mich sehr freuen darüber. Ja? Ja. Gut, Sabine. Dann legst du bitte auf und der Henning ruft dich gleich zurück. Okay, vielen Dank. Sehr gerne, Sabine. Tschüss, ciao. Tschüss. So, jetzt hoffe ich aber, dass die nächste Leitung mal so richtig glasklar wird. Denn das ist ja doch recht anstrengend. Markus 53. Hallo, grüß dich, Thomas. So, das ist schon besser. Das klingt sehr klar. Hoffe ich, hört sich klarer an. Ja, das ist sehr klar. Also, um den Bogen zu meiner Vorrednerin zu kriegen, ich habe mich nicht mit der Situation abgefunden, warum ich mich nicht mehr in den Spiegel schauen konnte. Ich habe vor 2 Jahren festgestellt, dass ich 25 Jahre lang einen Beruf ausgeübt habe, wo ich die Menschen einfach betrügen musste. Ich sag's mal ganz brutal. Was für ein Beruf war's? Ich war Banker. Eieieiei. Und ich möchte mit diesem Anruf zeigen, dass nicht die großen Investmentbanker und die Millionenkredite das Problem sind, sondern das fängt an der Basis an. Mhm. Das heißt, im direkten Kundengespräch mit den ganz normalen Kunden wie du und ich. Ja. So, ein kleines Beispiel. Es kommt jemand und möchte vermögenswirksame Leistungen anlegen auf einem Bausparvertrag. Mhm. Reicht ein Zehntausender, das kostet 100 Euro Gebühr. Mhm. Wir wurden von unserer Vertriebsleitung gedrillt, aus dem Zehntausender einen Hunderttausender zu machen, kostet dann nur 1000 Euro Gebühr. Mhm. Das sind 900 Euro, die dieser gute Mensch einfach zu viel bezahlt. Mhm. Ein größeres Beispiel. Ich hatte einen Industrieunternehmer, der stellte Grußkarten her, einen großen Kredit mit ihm gemacht, 10 Millionen, investierten in ein eigenes Haus und in viele Maschinen für seine Fabrik. Mhm. Der gute Mensch hat dann auch diesen Kredit abgesichert mit einer Lebensversicherung, Risikolebensversicherung, und 3 Wochen, nachdem der Kredit ausbezahlt war, fuhr dieser Mensch mit dem Auto gegen den Baum, war tot. Mhm. Die Versicherung zahlte natürlich die Summe, ja. Mhm. Aber jetzt kommt das Thema, wenn du so einen 10-Millionen-Kredit vorzeitig zurückzahlst, wollen die Banken immer sogenannte Vorfälligkeitsentschädigungen. Mhm. Ich ging zur Witwe hin, die war natürlich in der Situation völlig aufgelöst, Mann gestorben, aus allen Wolken gerissen. Und ich nahm das Schreiben von meiner Kreditabteilung mit, Vorfälligkeitsentschädigung 1 Million Euro. Das heißt im Klartext, Sie musste 1 Million Euro zahlen. Zahlen, so ist es. Sie bekam nichts, sie zahlte die 1 Million. Genau, für nichts und wieder nichts, dass sie diese 10 Millionen zurückzahlen durfte. Das heißt, sie musste 11 Millionen zurückzahlen und war dann pari. Aber das verstehe ich nicht recht. Es gab doch eine Lebensversicherung. Was hat denn Lebensversicherung bezahlt? Aber, die Bank rechnet ja, dass sie, weil wir den Kredit festgeschrieben haben, 10 Jahre lang den Kredit draußen hat. Und wenn du nach einem Jahr bereits diesen Kredit zurückzahlst, dann sagt die Bank, uns ist sind Zinsen entgangen und. Wir nehmen diese sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung, das übrigens ein Riesenthema bis zum Bundesgerichtshof ist, nehmen wir, wenn wir zulassen, dass wir diesen Kredit vorzeitig zurückzahlen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe diese Witwe diese 1 Million Euro verkauft, in Anführungszeichen, komme dann mit diesem Schreiben wieder zurück in meine Kreditabteilung und mir sagt der Leiter der Kreditabteilung, juhu, jeden Tag läuft ein Blöder irgendwo durch die Gegend, die, wenn sich ein bisschen ausgekannt hätte und ein bisschen auf die Hinterfüße gestellt hätte, hätte sie anstatt der Millionen nur 300.000 zahlen müssen. Mhm. Stimmt das? Dann sage ich, ja, weil die Rechtslage einfach so ist. Mhm. Dann sage ich, wie kommst du dazu, mich dann mit 1 Million dahin zu schicken? Dann sagt er, schau her, du hast es ja geschafft, ich hatte ja recht und ich wusste ja, dass ich die Frau in dieser Situation so ausnutzen kann. Aber ist diese Frau sich nur, fällt mir gerade so ein, dass die sich da nicht einen Fachmann geholt hat, um das mit dir euch auszuhandeln? Jetzt sind wir beim Thema. Die Bank macht sowas einmal in der Woche. Mhm. für einen normalen, Anführungszeichen, Kunden passiert sowas einmal im Leben. Wenn überhaupt. Genau. Mhm. Und die glauben immer noch, das, was der Banker sagt, ist in Ordnung. Mhm. Und, ja, ja, das stimmt. Mhm. Verstehst du? Mhm. Dieses blinde Vertrauen. Mhm. Das stimmt, und das ist dann die Hausbank und da denkt man, die... So ist es. Die haben jahrelang mit mir gut zusammen. Genau. Die werden mich schon nicht bescheißen. Ja. Und ich, mein Appell ist einfach das, an diese... Noch eine Frage, bevor du zum Appell kommst. Diese Witwe, die dann diese 1 Million Euro zahlen musste. Ja. Weißt du, welche Konsequenzen das für sie und ihr Leben hatte, dass sie das ganze Geld zahlen musste? Ja, also die Lebensversicherung war auf 11,5 Millionen. Mhm. Sie hat dann anstatt 1,5 Millionen, sag ich mal 1,3 Millionen Guthaben, hatte sie nur noch 500.000. Also sie hat sprichweg greifend 700.000 Euro der Bank geschenkt. Mhm. Ich verstehe. Mein Appell ist einfach der, und mir ging es dann da so, das waren jetzt ein Beispiel, ich könnte dir noch 10, 15 andere Beispiele nennen, dass ich irgendwann nicht mehr mit reinem Gewissen oder gutem Gewissen dem Kunden gegenüber treten konnte. Das ehrt dich sehr, Markus. Vor allen Dingen, wenn man 25 Jahre in einem Job ist und du hast dich wahrscheinlich schon da hochgearbeitet und hattest da deine Position. Kannst du dich erinnern, war das jetzt dieser Fall, den du gerade beschrieben hast, oder welcher Fall hat den Schalter bei dir umgelegt, wo du dachtest, ich kann es nicht mehr? Das war ein Fall, da hat sich ein Mitarbeiter in der Kreditabteilung in sein Privatvermögen ein Haus ersteigert, das eigentlich gar nicht zwangsversteigert hätte werden müssen. Der hat von der Bankseite die Zwangsversteigerung vorangetrieben, konnte aus irgendwelchen Gründen, Krankheit, Unfall, nicht regelmäßig bedient werden, das Darlehen. Und es wären Lösungen da gewesen. Mhm. Es lagen Lösungen auf dem Tisch, aber er hat es bewusst abgeblockt und hat sich selber dann in der Zwangsversteigerung das Haus unter den Nagel gerissen für circa 30% des realen Marktwertes. Das hast du mitbekommen oder ihr habt das mitbekommen? Genau, ich habe das mitbekommen und habe das auch dem Kunden dann gesagt. Weil das war ja eigentlich nicht rechtens auch. Doch. Er hat sich nicht schuldig gemacht, dieser... Nee, hat sich im juristischen Sinn hat er sich nicht schuldig gemacht. Du hast es den Eigentümern gesagt? Ja, klar. Und? Dann wurde ich von meiner Bank, wurde ich gut zur Brust genommen. Das kann ich mir vorstellen, aber hallo. Eigentlich fliegt man doch für sowas, oder? Ja, es gab eine Abmahnung. Ich bin aber dann selber gegangen, weil es mich körperlich fertig gemacht hat. Ich hatte dann wirklich Burnout. Ich hatte körperliche Schwierigkeiten, ständig Entzündungen in irgendwelchen Verletzungen und. Das war jetzt vor 2 Jahren und ich habe anfangs gesagt, ich habe mich nicht abgefunden mit der Situation. Lass mich nochmal eine Frage stellen. Es gab dann eine Abmahnung. Das heißt, du wurdest zur Rechenschaft gezogen, dass du mit dem Hausbesitzer gesprochen hast. Genau. Was ist das für eine Situation? Du sitzt dann vor deinem Chef, deinem Vorgesetzten oder vielleicht mehreren Vorgesetzten und du argumentierst. Du argumentierst moralisch. Wie begegnet man dir? Was hat man dir erwidert? Genau das waren meine Worte. Ich sagte, ich habe mich moralisch dem Kunden verpflichtet gefühlt, ihm die Wahrheit zu sagen. Ja, und was sagt der Chef? Ganz kurze Antwort. Geht es hier um Moral oder den Verdienst der Bank? Ich verstehe. Ich verstehe. Ganz einfach. und das waren dann so Sachen, die haben mir zwar dann eine Abmahnung ausgesprochen, ich bin dann aber selber gegangen und habe jetzt mit einem Freund von einer anderen Bank, der hat Gleiches erlebt, weil das ist egal, ob du in der roten, blauen, gelben, grünen oder sonstigen Bank bist. Ja, das glaube ich. Das ist genau das Gleiche. Ja. Wir haben jetzt eine Firma gegründet, die genau Leuten in diesen Situationen helfen. Aber dennoch habt ihr eine Firma gegründet und ihr wollt ja auch leben und verdienen. Ja, wir vermitteln nichts, wir beraten nicht, wir nehmen Honorarberatung. Ja. Wir verlangen in der Stunde ein gewisses Honorar. Großes Thema jetzt zum Beispiel, in den letzten 4, 5 Jahren wurden den Kunden im Anlagegeschäft Zertifikate aufs Auge gedrückt, wo ein schwindlig wird, wo jeder von vornherein wusste, dieses Zertifikat hat nur einen Zweck, das Geld vom Kunden zur Bank zu bringen. Und das haben seriöse Banken angeboten, ne? Ja. Und da seid ihr dann warnend und sagt, nein, da sollte ihr immer die Finger von lassen. Wir zum Beispiel wissen, welche Rechtsanwälte hier Spezialisten sind, welche Urteile es gibt. Wir wissen, wo man sich hinwenden kann, an welche Verbraucherschutzzentralen und. Das heißt, du hast jetzt mit dem Beruf ein reines Gewissen. Jetzt kann ich mich wieder in den Spiegel schauen. Wie kommt es, dass du doch dann relativ lange gebraucht hast, um das System zu durchschauen, in dem du damals warst? Und das ist genau mein Problem. Man hat halt immer gesagt, ich muss dieses Spiel mitspielen, weil ja meine Existenz auf dem Spiel steht, oder das meine Existenzgrundlage war. Und ich nicht den Mut hatte, mir Alternativen zu suchen, nicht in diesem Karussell mitzufahren. Nun gehört da ja auch eine gehörige Portion Mut zu, das ganze alte Leben, die Karriere hinzuschmeißen, sich neu zu sortieren und dann auch einen beruflichen Neuanfang zu machen. Das kann ja auch in die Hose gehen. Ich hatte keine andere Wahl. Ich war körperlich vor 2 Jahren, also es war genau im April 2013, so fertig. Ich konnte da nicht mehr arbeiten. Mhm. Ich hätte es körperlich nicht mehr geschafft. Hast du Familie? Ja. Was sagt? 3 Kinder, Tochter ist 24, der Sohn ist 22, schon aus dem Haus. Ja, was haben die gesagt oder deine Frau gesagt? Meine Frau hat mich sehr unterstützt. Mhm. Ich habe gesagt, also ich kenne dich jetzt 30 Jahre, ich bin mit meiner Frau 30 Jahre glücklich verheiratet. Sie hat mich extrem gut unterstützt und ohne sie wäre es nie gegangen. Sehr gut, das ist natürlich eine wichtige Voraussetzung. Mensch Markus, das ist aber ein sehr gutes Beispiel und ich glaube, da hast du vielen Leuten aus der Seele gesprochen. Einmal die selbst in dem Bankgewerbe tätig sind und natürlich wir Kunden, die wir alle mittlerweile so kritisch sind und skeptisch. Ja. Ich glaube denen kein Wort, ehrlich gesagt. So ist es. Ja, Das ist meine Botschaft. Ja. Glaubt den Bankern nichts. Das Erste, was die denken, wenn du in die Zweigstelle gehst, wie kriege ich sein Geld? Ja. Und da müssen wir uns gegen wehren. Die sind nicht an der Vermehrung unseres Geldes interessiert, sondern die wollen unser Geld. So ist es. Ja. So ist es. Markus, danke für deinen Anruf und für diesen Aspekt zu dem Thema. Vielen, vielen Dank und viel Glück für deine weitere Tätigkeit. Danke, ciao. Ciao, tschüss. 0800 220 50 50, unser Thema heute. Ich kann nicht mehr in den Spiegel schauen. Wer von euch sagt das? Wer von euch kann nicht mehr in den Spiegel schauen oder konnte das vielleicht mal nicht, weil er etwas unmoralisch, vielleicht habt ihr etwas Unmoralisches getan, für das ihr euch schämt oder vielleicht gefällt ihr euch schlichtweg nicht, weil ihr zu dick seid, weil ihr vielleicht sehr krank seid. Oder weil vielleicht eine Operation misslungen ist und ihr jetzt schlimmer ausseht als vorher, Stichwort Schönheits-OPs. Wie auch immer. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50. Hier ist Rosemarie. Die Rosemarie ist 73. Guten Morgen, Rosemarie. Hallo. Hallo, Rosemarie. Ja, da ist die Rosemarie. Ich bin 72 Jahre alt. Ja. Und habe ungewollt in kurzer Zeit 25 Kilo abgenommen und habe sämtliche Ärzte schon durchgemacht und kann einfach nicht essen, weil ich immer satt bin. Ja, Rosemarie, kleine Bitte, bitte den Ton vom Fernsehen oder Radio ganz ausschalten. Das ist ja mal eine Neuigkeit, ne, dass wir den Ton ausschalten müssen. Ja, das ist der andere Fernseher. Sehr gut. Ja, ich höre es immer noch. So, ungewollt, bist du noch da? Ja. Ja, ungewollt 25 Kilo abgenommen. Ja. Wie nimmt man das ungewollt ab? Ja, indem man nichts essen kann. Warum kann man nichts essen? Ich kann nichts essen, weil ich bin immer satt. Wenn ich mir was zum Essen mache, das ist vielleicht der Gabel voll und dann schiebe ich schon wieder weg, weil ich einfach immer satt bin. Kein Appetit hast. Und die Ärzte wissen es auch nicht, wo es herkommt und ich bin hier am Verzweifeln. Und 25 Kilo runter ist natürlich eine ganze Menge. Wie viel hast du denn vorher gewogen? Vorher habe ich 80 Kilo gehabt. Ja. Und jetzt habe ich noch 52. Also das ist jetzt sogar mehr wie 25 Kilo. Das heißt, du siehst richtig dürr aus jetzt. Ja, vor allen Dingen, ich bin von oben bis unten nur noch auf Faltengerüst. Ja. Weil alles hängt, ich habe keine Muskeln mehr. Bin schon ein paar Mal gestürzt, weil mir immer schwindelig wird. Gerade durch die Irritation mit dem Schall im Hintergrund von dem Fernseher habe ich nicht richtig mitbekommen, in welchem Zeitraum hast du das verloren, die 25 Kilo? Innerhalb von 8 Monaten. Innerhalb von 8 Monaten. Mhm. Da ist jetzt das Erste, was nahe liegt, dass man sagt, ich gehe jetzt zum Arzt und lass mich rundherum durchchecken. Ja, ich war ein paar Mal im Krankenhaus Also letztes Jahr war ich dreimal im Krankenhaus, bin auch operiert worden, weil ich einen Zweifelbruch hatte. Und da haben sie gemeint, das kommt daher, aber das war nach der Operation genau das Gleiche. Ich konnte einfach nichts essen. Dann bin ich in der Reha gewesen. Da hat man mir dann so Zusatzkost gegeben, so Kalorienpulver und dann so, das ist wie so Milchshake, das sind so Astronautenkosten. Genau, das. Und die Krankenkasse hat mir das aber abgelehnt, weil mein Hausarzt hat mir einen Attest geschrieben, dass es also bedrohlich ist, weil ich halt gar keine Vitamine und keine Mineralien und nichts zu mir nehme. Wie viel nimmst du denn so am Tag zu dir? Wie viel isst du? Was ich esse, sind vielleicht 3 Kekse und dann halt Bonbons und Schokolade, damit ich überhaupt Kalorien zu mir nehme, weil jetzt habe ich momentan einen Stillstand. Was hast du denn früher, also vor dieser Zeit, besonders gerne gegessen? Ich habe gerne gegessen, aber ich war eigentlich von Haus aus ein schlechter Esser, das muss ich schon sagen. Okay, aber was hast du besonders gerne gegessen? Ja, ein Dings, mal, was heißt das, Schnitzel oder Kassler oder ein Schweinsbraten oder Gulasch oder Rouladen. Und da kann man dich überhaupt nicht mit locken? Nein, überhaupt nicht. Wenn man dir das schön hinstellen würde, hergerichtet, riecht gut. Ja, weil ich habe es ja in der Reha, habe ich es ja auch vorgesetzt gekriegt. Da habe ich von Haus aus dann bloß eine halbe Portion bestellt. Mhm. Und von der halben Portion ist halt auch noch die Hälfte zurückgegangen, weil ich einfach immer satt bin. Und wenn ich was ein bisschen mehr esse, also wie ich vielleicht 2 oder 3 Gabeln, dann habe ich so ein richtiges Völlegefühl. Nun wären ja viele Leute froh, zum Beispiel Sabine, die als Zweite angerufen hat, wenn so schnell die Kilos runtergingen. Ja, das sagen meine Freundinnen auch und da sage ich dann auch immer, Mensch, seid froh, wenn ihr essen könnt, weil gar nichts zu essen und dann, dass man sich nicht mehr anschauen kann, es passt einem keine Klamotten mehr, nicht. Genau. Ja. Wenn du geduscht hast oder aus der Badewanne kommst und dich nackt vom Spiegel siehst, wie... Grausam. Grausam. Grausam. Es hängt halt alles. Es ist alles von oben bis unten faltig. Und vorher war es alles ein bisschen kräftiger und... Ja, ich habe eigentlich von Haus aus eine kräftige Statur, so, also wie man früher immer gesagt hat, einen starken Knochenbau. Ja, so sagte man das früher, genau. Ja. Lebst du alleine? Ja. Ja. Hast du Kinder? Ja, ich habe 2 Kinder, ich habe eine Tochter und einen Sohn. Und mein Sohn kommt halt ja eigentlich fast jede Woche zu mir zum Essen. Dann mache ich halt das, was er gerne isst und was ich halt auch gerne esse. Aber dann esse ich eine halbe Kartoffel und wenn du das so kochst, Fleisch vielleicht und das war's dann. Genau, wenn du es kochst, dann kommen ja Gerüche auf. Und wenn man normal und gesund ist, dann kriegt man ja schon Appetit, wenn man die Gerüche immer so... Immer das riecht, in der, ja. Was empfindest du, wenn du diese Gerüche riechst? Die machen mich gar nicht an. Also neutral ist das? Alles neutral, weil, wie gesagt, weil ich halt immer satt bin. Ja, oder ist es auch verbunden mit einem gewissen Ekel? Nein, überhaupt nicht. Auch nicht, wenn du es isst? Es ist kein Ekel? Es ist nur, nein, es ist kein Ekel und nichts. Ich gehe an den Tisch und freue mich aufs Essen und dann esse ich 2 Gabeln und dann schiebe ich es auf die Seite, weil ich nicht mehr essen kann. Du stellst dich wirklich in der Tat das Problem, dass du dringend Vitamine brauchst und Mineralstoffe und was man alles so braucht. Trinkst du denn? Kannst du trinken? Ja, ich kaufe mir jetzt immer das Karamalz, also das, was man früher den Schwangeren gegeben hat, weil das ja auch ein bisschen kalorienreich ist. Und Fruchtsäfte, magst du die auch? Vertrage ich vom Morgen her nicht, weil ich einen Reflux habe. Ach du lieber Gott, das auch noch? Ja. Das heißt, so kannst du dir auch nicht die Vitamine zukommen lassen? Nee. Also, ich finde, du musst noch mal zu einem guten Arzt. Ja, ich weiß halt nicht, wo ich hingehen soll, weil, wie gesagt, ich war bei uns in München im Bogenhausen, das ist ein großes Klinikum. Und wie gesagt, ich glaube, das ist jetzt ein Fall für einen, da muss ein guter Diagnostiker ran, der den gesamten Körper inklusive Psyche sich vornimmt bei dir. Es hat ja eine Ursache. Alles hat eine Ursache, was passiert. Ja, und ich wäre ja froh, wenn sie was finden würden, dass man das abstellen kann. Oder ich war schon in der Apotheke und habe mir Tabletten gekauft, die Appetit anregen, aber die haben auch nichts gebracht bei mir. Nochmal gefragt, so alle schweren Erkrankungen, Tumorerkrankungen, also ist alles abgeklärt? Hast alles du nicht? Abgeklärt, hast du ja. Darmkrebs, Magenkrebs, irgendwas? Gar alles. Nicht. Ich war ein paar Mal beim Darmspiegeln, jetzt muss ich morgen wieder zum Magenspiegeln. Weil sie noch einmal schauen wollen, ob irgendwas ist. Aber wie sieht es mit dem Blut? Mir tut auch nichts weh oder so, ja. Gar nichts. Und die Blutwerte? Sind auch alle in Ordnung, komischerweise. Das ist ja ein Ding. Das ist ja ein Ding. Weil ich gehe ja alle Vierteljahre zum Blut abnehmen, weil ich einen erhöhten Cholesterin habe. Ja, den hast du jetzt aber bestimmt nicht mehr, wenn du so kaum den was Den habe ich trotzdem gehabt. Ah ja. Rosemarie. Ich weiß halt nicht, wo ich hingehen soll. Ja. Mein Hausarzt weiß auch nicht mehr weiter. Ja, da müssen wir jetzt unseren Joker jetzt hier, nämlich unser Publikum, die Publikumsfrage. Das muss jetzt hier, das Domian-Publikum wird jetzt einbezogen. Wenn ihr habt jetzt den Fall so gehört, bitte die Leute, die aus der Medizin zuschauen, in irgendeine Richtung eine Idee haben, bitte schreibt uns oder mailt uns und wir reichen das dann gerne an die Rosemarie weiter. Aber bitte seriöse Sachen, nicht irgendwelchen esoterischen Hokuspokus, sondern schon Sachen mit Hand und Fuß, da wären wir sehr dankbar. Ja, da wäre ich auch dankbar, wenn ihr darf. Vielleicht ist jemand in der gleichen Lage und dem hat vielleicht helfen können. Ja, oder vielleicht war jemand in der gleichen Lage und hat es dann irgendwie gelöst. Also dich interessieren wahrscheinlich Kontaktadressen von Ärzten oder dergleichen im süddeutschen Raum, ne? Das habe ich jetzt gehört. Genau. Gut, also, ihr Lieben, wenn ihr eine Idee habt, bitte mailt uns domian@wdr.de oder schreibt uns und vielleicht können wir Rosemarie auf diese Art und Weise helfen. Ich bin sehr dankbar. Ja, denn wir können dir hier, mein Team, wir können dir leider nicht weiterhelfen, Rosemarie. Ja, das ist klar. Das war klar, ne? Gut, wir harren der Dinge und wir werden uns bei dir melden. Okay, danke schön. Sehr gerne, tschüss, ciao. Tschüss. Die Rosemarie. Und hier ist Lena. Lena ist 26. Guten Morgen, Lena. Ja, guten Morgen, Jürgen. Lena hat aber eine tiefe Stimme. Ja, ich bin transsexuell. Ah, verstehe. Also ist kein Fehler oder so. Ja, und das ist auch der Grund, warum ich anrufe und ich nicht in den Spiegel gucken kann. Weil ich mich halt wirklich für meinen Körper schäme. Moment, du bist geboren, vermutlich aufgrund der Stimme, als Mann. Genau. Bist du körperlich noch Mann im Moment? Ja, bin ich noch. Und ja, also ich bin sozusagen geoutet, aber ich habe also noch keine körperliche Umwandlung bis jetzt. Planst du die Umwandlung? Ja, auf jeden Fall. Nimmst du Hormone schon? Nee, aber ich war letzte Woche beim Endokrinologen und krieg die Ergebnisse dann in 3-4 Wochen. Bitte? Und dann geht das alles los? Genau, und er meinte aber halt, da kann halt auch die Laserepilation losgehen, also Haare, Bartwuchs, im Intimbereich und Brust. Und heute hat durch Zufall die Krankenkasse angerufen und die meinte dann, die wollten eigentlich wissen, wie das auf Arbeit ist, weil ich auch krankgeschrieben bin, ob ich wieder zurückgehen kann auf Arbeit und so. Und dann habe ich aber gefragt, wie das ist, wie ich das beantragen kann. Dann meinten sie, nee, das bezahlen die nicht und ja. Das hat mich dann wieder so ein bisschen runtergezogen, weil ich hatte halt so euphorisch, dass es dass die Behandlung losgehen kann dass sich halt auch körperlich was verändert. Und ja, heute haben die so einen kleinen Dämpfer wieder dazwischen geschoben. Ja. Wir werden dir nachher nach unserem Gespräch noch ein paar Adressen an die Hand geben, wo du dich gut beraten lassen kannst von anderen transsexuellen oder transidentisch orientierten Menschen. Das ist immer gut, je mehr Infos man hat, desto besser. Aber das ist natürlich ein hervorragendes Beispiel für unser Thema. Ich kann mich nicht im Spiegel mehr anschauen. Das können Transsexuelle, sage ich mal jetzt so ganz salopp, können das nicht, wenn die Umwandlung noch nicht passiert ist. Wenn du, beschreib dich mal als Kerl, wie groß bist du? So 1,86, 1,87, sowas in so einem Dreh. Wie schwer bist du? 70 Kilo. 70 Kilo, 1,86, also ein gestandener. Also ich bin relativ schlank, ja. Ja. Sehr schlank. Siehst eher männlich aus, wenn ich dich jetzt so sehen würde? Viele sagen schon, dass ich so weibliche Züge habe und ich habe jetzt auch nicht so die übertriebene, ich habe zum Beispiel nicht so eine grobe Brustbehaarung und habe jetzt auch nicht so ein Vollbart, aber. Ich höre gerade, das ist ja super, Lena, wir haben ein Foto, wir haben ein Foto von dir. Ja, stimmt. Na, da siehst du ja eher weiblich aus, dieses Foto. Haben wir denn auch ein Foto, Lena, als Mann? Ich glaube, ja. Also dieses Foto ist sehr feminin. Da hast du lange Haare, hast den Top an und hockst so im... Habe ich da ein rotes an oder so ein... Ein weißes, glaube ich. Ein weißes, okay. Ja, genau, ja. Ja, ich habe auch eins geschickt, ein Mann. Ich frage mir meine Regie, haben wir noch ein Mann-Foto? Im Moment nicht, das funktioniert okay. Irgendwie technisch. Das tut uns leid. Egal. So, wir stellen uns dich als Mann vor. Mhm. Wenn du deinen Körper siehst, wenn du dich nackt siehst, was geht in dir vor, wenn du dich nackt als Mann siehst, wenn du nackt vor dir stehst, vorm Spiegel? Ja, wenn ich nackt vor mir stehe, dann denke ich so, das bin ich nicht. So, dann fühle ich mich einfach unästhetisch und ja, wirklich, also eklig. Also ich ekel mich dann wirklich vor meinem Körper. Ich ekel mich also erstmal vor dem Penis, sag ich mal, so das, woran die Menschen so oft am offensichtlichsten immer denken. Mhm. Und aber vor allem auch so die Körperbehaarung. Man kann das zwar wegrasieren, aber ich sag mal so, ich weiß nicht, wann das genau angefangen hat, mit 14, 15 oder vielleicht 13, so das angefangen hat mit der Körper, also mit den Beinbehaarungen und so. Mhm. Aber wenn man das jetzt, ich bin jetzt 26 und wenn man das halt so über 12, 13 Jahre dann immer wieder jeden Tag rasiert und man muss das halt wirklich fast jeden Tag rasieren, dann also, man hat irgendwann einfach, man kann das nicht mehr, man kann das nicht mehr sehen und man, dieser Gedanke, ich muss schon wieder rasieren, das ist so. Verstehe. Also kann man sagen, alles, was in irgendeiner Weise das Männliche an dir und in dir ausdrückt, ekelt dich. Lehnst ja, du ab? Ja, eigentlich schon. Auch so die Stimme, auch wenn ich jetzt so bei WhatsApp oder so kann man ja auch mal so lustige Sprachnachrichten verschicken. Ja. Und wenn man dann mal selber seine Sprachnachricht abhört, also meistens rede ich schon mit gedämpfterer Stimme so automatisch, aber wenn man sie dann mal so ja hört, so wirklich, dann ist das total nicht befremdlich, aber so. Gibt es was an dir, was dir schon gefällt, was du feminin findest? Ich bin jetzt ja nicht so muskulär, also meine Oberarme, so das finde ich schon ganz gut, auch so meine Figur an sich. Mhm. Ich bin ja recht schlank und lange Beine hast du wahrscheinlich. Ja, genau. Also es gibt schon Sachen, die ich, also es ist nicht so, dass ich sage, alles ist schlecht, aber ja. Ja, es gibt halt so viele Sachen, die einen dann halt auch immer wieder runterziehen und kommen wir nochmal auf den Penis. Ja. Wenn du sagst, ich ekle mich quasi vor dem Penis, das heißt, es gibt auch gar keine autosexuellen Handlungen, also befriedigst du dich nicht selbst? Doch, manchmal schon, aber das ist halt so, es muss immer recht schnell gehen, also es geht recht schnell, weil man, eigentlich will man es gar nicht, aber manchmal ist dann halt die Lust dann doch da und dass man das einmal so als Ventil. Du hast gerade beiläufig gesagt, ich bin geoutet. Wo überall? Überall. Also ich habe auch gar keine Männersachen mehr mittlerweile. Die sind alle im Keller verschwunden. Ach, du gehst immer als Lena jetzt auf die Straße schon? Ja, genau, seit einem halben Jahr ungefähr. Darf ich fragen, wie du eigentlich heißt? René. René. Aber das magst du gar nicht gerne hören, glaube ich, ne? Nee, also mir ist das am Anfang auch öfters nochmal rausgerutscht, am Telefon zum Beispiel, wenn ich mich jetzt begrüßt habe, also wenn ich vorgestellt habe. Ja. Aber wenn manche Freunde oder auch meine Halbbrüder, wenn die noch sagen, nee, dann ist das schon so aneckend. Also mittlerweile nehme ich das schon fast immer so ein bisschen übel. Kann ich gut verstehen. Ja. Du bist jetzt letztendlich forciert sich das alles auf Lena und dann will man nicht mehr als René angesprochen werden. Aber kommen wir zu den Brüdern, zu den Halbbrüdern, zu den Freunden. Wie haben die reagiert, als du es gesagt hast? Also eigentlich haben wirklich alle gut reagiert. Also da hatte ich ganz viel Glück. Ich habe auch schon von vielen gehört oder auch von den Therapeuten, die auch schon Erfahrung haben, dass die ja, das auch anders kennen. Ja, aber wie anders? Dass man ganz krass also reagiert. Was haben deine Eltern gesagt? Was sagen deine Eltern? Also meine Mutter, die ist da ganz, mein Stiefvater auch, und die halten total zu mir und die gehen auch mit mir shoppen mittlerweile und ja, das ist total toll. Also und auch die Freunde, ich habe das dann irgendwann erzählt und Lena, das ist ein ganz großes Glück. Dazu gratuliere ich dir, dass du so einen Rückhalt hast. Ich habe auch hier in dieser Sendung schon so viel traurige Geschichten von transsexuellen Menschen gehört, die so so schlechte Reaktionen gab aus dem Umfeld. Du bist berufstätig, was arbeitest du? Bin Erzieherin. Ich arbeite im Kindergarten. Ach so, du arbeitest in einem Kindergarten. Und da hast du dich auch geoutet. Genau, also das ist halt irgendwann, das war halt so eine Situation, meine beste Freundin arbeitet auch in dem Kindergarten. Mhm. Und wir hatten Mittagspause zusammen und wir saßen draußen, haben uns unterhalten und auf einmal war das für mich so schlimm, weil da war ich halt noch nicht geoutet und hatte noch meine Männersachen an. Mhm. Und ich konnte das einfach nicht mehr tragen und das hat sich so angestaut über die Jahre und irgendwann brach es so aus mir raus und ich wurde dann auch also depressiv wirklich und habe zu Hause auch schon nichts mehr gemacht außer schlafen und immer arbeiten, schlafen und irgendwann ist das so rausgebrochen und dann konnte ich mich auch schlecht konzentrieren. Ich hatte viele Konzentrationsprobleme und so. Und wann war das im Kindergarten? Wann hast du es gesagt da? Das war so Sommer letztes Jahr. Und also wie haben die Mitarbeiter, dein Chef da oder die Chefin reagiert? Auch zum Glück sehr verständnisvoll. Also ich hatte auch Glück, dass... Aber was ja noch interessanter ist, wie haben die Kinder reagiert, wenn plötzlich aus René da Lena ankommt? Ja, das war echt interessant. Also viele haben natürlich gefragt, du trägst jetzt Frauensachen und... Bist du jetzt ein Mädchen? Ja, genau, ne? So ungefähr kann man sich das wirklich vorstellen. Und dann muss man halt mit den Kindern ganz wirklich ganz offen reden. Aber das ist doch schwer. Wie erklärt man so kleinen Stöpseln, was mit dir los ist? Ja, also das ist, also ich arbeite ja auch noch in der Krippe, also mit 1- bis 3-Jährigen. Und okay, die kriegen das gar nicht so richtig mit, oder? Nee, für die ist das aber auch komisch. So, wenn die 3 sind oder 2, dann fällt denen schon auf. Ja, ja. Dann haben wir halt so einen Morgenkreis gemacht, den wir jeden Tag machen. Dann haben wir uns zusammengesetzt mit beiden Krippengruppen. Dann habe ich erzählt, ich habe jetzt auch einen neuen Namen und ich heiße jetzt Lena und das war echt, also die sind da total locker mit, also die Kinder ja. Also jetzt kommen die auf dumme Gedanken, jetzt denken die sich demnächst auch aus. Ach, ich bin die Marie, morgen bin ich der Lukas oder so. Ja, also ich habe mich auch vor den Eltern geoutet, ich war auf den Elternabenden und so, weil ich dachte auch, die Eltern können davor ja Angst haben. Genau. Das ist auch ein wichtiges Thema, die Eltern. Mhm. Ja, aber also wie gesagt, ich war fast ein Elternabenden und das sind ungefähr 100 Kinder haben wir in der Kita. Mhm. Und also alle Eltern haben auch gut zugesprochen. Manche hatten sogar auch schon irgendwie Erfahrungen damit, also durch Bekannte oder so. Super. Mensch, hör mal, bei 100 Leuten, da hätte es aber durchaus passieren können, dass du da heftigen Gegenwind von 5, 6, 7 oder 10 bekommst. Und wenn 100 sagen, okay, er soll es so machen, ist das ein großer Fortschritt in unserer Zeit, finde ich auch. Das hätte es vor 20, 30 Jahren nicht gegeben. Ja, also ich habe das noch nicht erzählt, aber das fing bei mir an so mit 11, 12, wo ich das zum ersten Mal wo ich halt so Frauensachen auch bewusst gekauft habe und dann auch angezogen habe. Und am Anfang denkt man nicht so daran, dass das Transsexualität ist, weil man das Thema gar nicht so kennt. Genau. Ich dachte halt irgendwie, ich bin pervers oder keine Ahnung. Ja, genau. Aber wo man das dann irgendwann so wahrnimmt, dann denkt man schon, dass halt diese Bevölkerung damit noch nicht so umgehen kann. Mhm. Aber da habe ich echt richtig viel Glück gehabt. Und da muss ich mich auch echt bei allen bedanken. Ja. Wie war das denn? Großes Glück gehabt. Ja, wie war das denn bei dir so in den letzten Jahren mit Beziehungen? Warst du mit Männern zusammen? Oder mit Frauen? Nee, ich hatte ausschließlich weibliche Geschlechtspartner. Das heißt, wenn du dann umgewandelt bist, wirst du lesbisch sein? Ja, höchstwahrscheinlich. Durch die Hormone... Wer weiß, was mit dir vorgeht. Das kann sich wirklich verändern, habe ich gehört. Und, ja gut, so weit sind wir ja. Aber nee, genau, also ich gehe davon aus, dass ich dann lesbisch sein werde. Ja, gut, warum auch nicht? Mensch, Lena, aber ich finde, die erste Phase ist schon mal saugut gelaufen. Des Outens und des Herangehens und alles. Jetzt kann es ja nur noch besser werden. Noch besser werden. Das heißt, wie ist der Zeitplan? Bis wann oder wann möchtest du gerne diese OP anpeilen? Eigentlich frühestmöglich wäre jetzt Sommer nächstes Jahr. Also jetzt, wo die Hormone anfangen, dann nochmal ein Jahr später. Mhm. Und ja, das wäre halt so mein Ziel dann. Und dann zwischendurch muss man dann halt schon, also man muss auch lasern, weil sonst, Und das ist einfach auch Stücke dazu. Und du möchtest diese ganze, diese große Operation, du wirst richtig Frau werden. Ja. Genau, ja. Lena, so, ich wünsche dir erstmal natürlich tausendmal Glück für alles, dass es dann irgendwann so sein wird, dass du dich mit großem Genuss im Spiegel wirst ansehen können. Ja, das ist lieb. Und wir rufen dich jetzt nochmal an und geben dir so ein paar, glaube ich, ganz gute Adressen und Telefonnummern an die Hand, damit du dich noch schlauer machen kannst. Ja, klasse. Könnte ich vielleicht noch ein Autogramm von dir haben? Sehr gerne, dann sagst du gleich meinem Psychologen noch deine Anschrift. Ja, super, danke schön. Meine Liebe, alles Gute wünsche ich. Ja, ich dir auch, ne? Und tolle Sendung noch. Ich höre dich ganz oft und bin echt großer Fan. Dankeschön, Lena. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und hier ist die Nadine 21. Guten Morgen, Nadine. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Nadine. Du sagst das auch, ich kann mich nicht mehr im Spiegel anschauen. Ja, genau. Und zwar habe ich eine Beule an der Stirn. Eine Beule? Ja. Wie groß ist die Beule? Die nimmt so ungefähr 2/3 meiner rechten Augenbraue in Anspruch. Also sitzt auch genau über der Augenbraue. Und wie dick ist die Beule? Also wenn ich mein Gesicht entspannt habe, dann sieht man nur einen Schatten. Und wenn ich mein Stirn runzel, dann tritt sie also richtig hervor und drückt halt auch auf meine Augenbraue. Und dadurch komme ich mir halt auch beeinflusst vor, weil es dann halt wirklich stark erkennbar ist. Also so, als hätte man da irgendwie eine Walnuss über der Augenbraue? Ja, so, oh. Ja, genau, so ungefähr, ja. Was ist das für eine Beule? Ich gehe mal davon aus, dass du nicht irgendwie gegen eine Wand gelaufen bist und mal gerade eine Beule hast, sondern dass das was Komplizierteres ist. Ja, so fast. Also ich bin im Kindergarten damals hingefallen, total auf den Kopf. Da war ich circa 5 Jahre alt. Mhm. Und hatte dann eine Woche darauf auch wirklich ein Riesenhörnchen an der Stirn und das wurde dann wegoperiert. Mhm. Die Narbe, damit habe ich so keine Probleme, die geht über die halbe Stirn, das ist aber nicht so schlimm, aber es ist halt sozusagen ein Rest geblieben. Und ich war letztes Jahr beim Arzt, beim gleichen, der mich damals operiert hatte. Er weiß nicht genau, was es ist, es könnten verdickte Muskelfasern sein, also Wasser ist es nicht. Aha. Und aber ja, man könnte operieren. Man könnte operieren, es ist aber auch kein Knochen. Es ist kein Knochen, also es ist schon weich, wenn man drauf drückt. Mhm. Aber es müsste eben, damit es weggemacht wird, aufgeschnitten werden. Welche Risiken sind damit verbunden, wenn das aufgeschnitten wird? Das sind enorme Risiken. Also das Schlimmste wäre wirklich, dass danach mein Gesicht gelähmt ist, weil ein Scheitelschnitt gemacht werden müsste, wo die Haut auf der Stirn wirklich runtergeklappt wird und auch der Haaransatz dann wegrasiert wird. Also das ist enorm. Das hat der Chirurg dir so gesagt? Ja, genau. Mhm. Und natürlich die Risiken, vielleicht geht's nicht weg, vielleicht kommt's wieder. Mhm. Er hat aber auch keinerlei Ahnung, wirklich keine Ahnung, wie das zu erklären ist. Genau, weil er nicht genau weiß, was es ist. Er hat wirklich gesagt, man müsste es wirklich aufschneiden und runtergucken, was es genau ist. Kann man das nicht? Und wenn man es nicht wegmachen kann, dann macht man es wieder zu und man lässt es da. Ja, das ist ja auch gar nicht sehr, sehr schön, diese Aussicht. Welche Wirkungen, du bist eine junge Frau von 21, welche Auswirkungen hat das so auf dein Leben, dass du immer da so eine Beule an der Stirn hast? Ja, also wenn ich mich jetzt mal schön zurecht mache und schminke und dann ins Spiegel gucke, ist das natürlich schon so, ich sag jetzt mal, wenn ich jetzt so eine große Nase habe, dann kann ich die noch ein bisschen so schminken, dass es weg ist, aber das kann man halt nicht überschminken. Ich kann dabei auch nicht die Haare drüber kämmen, das sieht auch doof aus. Es beeinträchtigt mich halt dadurch, wenn ich lache oder wenn ich die Stirn runzel, weiß ich, dass diese Beule da ist und dementsprechend versuche ich immer so ein bisschen die Mimik flach zu halten. Ah, ich verstehe. Das ist natürlich ein großer Stress, weil du auch das Gefühl hast, wahrscheinlich immer bei jeder Unterhaltung, jetzt guckt der mir gerade auf meine Beule. Ja, genau. Und du bist immer ein bisschen verkrampft und kannst dich nie so richtig fallen lassen und schämst dich immer ein bisschen. Ja. Das kann ich gut verstehen, dass das sehr beeinträchtigend ist im Leben. Ich würde an deiner Stelle, Nadine, mal noch einen anderen Chirurgen aufsuchen, mal eine andere Meinung hören, ob das wirklich mit so großen Gefahren verbunden ist, ob man das nicht vorher ein bisschen punktieren kann, um herauszukriegen, was das ist. Vielleicht wäre auch ein plastischer Chirurg nicht schlecht, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als in Gesichtern herum zu operieren. Also ich würde mich nicht auf den verlassen, der das damals schon gemacht hat und nur auf eine Aussage. Ja gut. Vielleicht findest du einen cleveren und geschickten Typ, der sagt, nee, das Risiko ist gar nicht so groß und das würde dann für dich vielleicht eine sehr große Erleichterung darstellen. Mann, Nadine, dann wünsche ich dir das von Herzen, dass es dann doch irgendwann weggeht. Und könnte ich noch ein Autogramm haben? Sehr gerne, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Ja, vielen Dank. Tschüss, Nadine, ciao. Tschüss. Danke, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Nami Strack. Und morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich hoffe auch wieder so schön pünktlich wie heute. Mit einer freien und offenen Themennacht. Ihr könnt immer mailen, domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen. Da sind die Leitungen geschaltet. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bye, bye. Bis morgen. Oh, der Stuhl quietscht immer noch.